بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Über Allah subhanahu wa ta'ala, unsere Sünden vergeben, unser Herz, unsere Brust für den Iman erweitern, unsere Seelen reinigen, denn er ist derjenige, der zu imstande ist und er ist derjenige, der wir darum zu bitten haben. Das Thema für heute lautet zuerst einmal die Zakat für Ware. Nachdem wir zuletzt über die Zakat für Gold und Silber und heutige Zahlungsmittel, sprich Geld, gesprochen haben, wissen wir, dass viele Menschen ihr Eigentum nicht in Form von Gold und Silber oder Geld besitzen, sondern viele Händler haben den meisten Teil ihres eigenen Vermögens in Waren gesteckt, von denen sie sich mit Erlaubnis Allahs erhoffen, dass sie gewinnerbringend sind. Und zunächst einmal, was verstehen wir unter Ware? Unter Ware verstehen wir Wertgegenstände, die jemand zum Verkauf anbietet. Wertgegenstände, die jemand zum Verkauf anbietet. Unter Wertgegenstände verstehen wir Mal. Und Mal, haben wir gesagt, ist alles islamisch gesehen wertvolle. Und wenn jemand etwas, das islamisch gesehen wertvoll ist, im Verkauf anbietet, dann ist es ein Angebot zum Kaufen. Und dann ist dieser Wertgegenstand, diese Form von Mal, eine Ware. Und diejenigen Sachen, die man zum Verkauf anbietet, wie zum Beispiel ein Auto oder ein Haus oder eine Wohnung oder ein Teppich oder Tinte oder Stifte, was auch immer, welcher Wertgegenstand auch immer das ist, für diese Wertgegenstände muss man Zakat unter bestimmten Bedingungen verrichten. Die Gesetzlichkeit dafür haben wir im Koran al-Karim. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte in der 103. Ayah von Surat al-Tawbah, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. Das heißt, nimm von ihrem Vermögen oder von ihren verschiedenartigen Vermögen eine Sadaqa. Und die Vermögen, die Vermögensarten, darunter fallen zweifellos Gold, Silber, aber auch die Ware. Denn der Händler investiert, derjenige, der mit Ware handelt, investiert wahrscheinlich den größten Teil seines Vermögens in solche Ware. Das ist die erste Ayah im Koran al-Karim. Und zweifellos gehört die Ware des Händlers zu dem, was man im Arabischen unter Mal versteht. Insofern ist diese Ayah eine Aam-Aussage, die jegliche Art von Mal beinhaltet, unter anderem auch die Ware eines Händlers. Eine weitere wichtige Ayah in diesem Zusammenhang ist die Ayah 267 aus Surat al-Baqarah, in der Allah Azza wa Jalla sagte: Ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Das heißt, sinngemäß übersetzt, o die ihr glaubt, spendet von dem Guten, das ihr erworben habt. Spendet von dem Guten, das ihr erworben habt. Der Schüler von Abdullah ibn Abbas, Mujahid rahimahullah ta'ala, sagte, dass hiermit die Ware eines Händlers gemeint ist. Und deswegen ist auch die richtigere Ansicht, die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahullah, manche reden sogar von einem Ijma', dass ein Händler Zakat für seine Ware zahlen muss, grundsätzlich. Grundsätzlich deswegen, weil es in Detailfragen manchmal unterschiedliche Aussagen unterschiedliche Ansichten unter den Ulama, rahimahullah ta'ala, gibt. Aber grundsätzlich sind sie sich fast darüber einig, dass man für die Ware Zakat zahlen muss. Dafür, dass man Zakat zahlen muss für Ware, gibt es bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Das heißt auf Arabisch Schart. Wenn ein Schart nicht erfüllt ist, dann ist auch diese Ware nicht Zakat-pflichtig. Also wissen wir, dass es Waren gibt, die Zakat-pflichtig sind, und es gibt Waren, die nicht Zakat-pflichtig sind. Welche Bedingungen sind es? Die erste Bedingung ist, dass man diese Ware selbst erworben haben muss. Man muss diese Ware selbst erworben haben. Und selbst erworben, unter dieser Bedingung oder durch diese Bedingung entfallen bestimmte andere Fälle, wie zum Beispiel Wertgegenstände, Mal, das man geerbt hat oder geschenkt bekommen hat. Denn das hat man nicht wirklich selbst erworben, worauf das arabische Wort Kasaba hinweist. Denn wenn ich etwas geerbt bekomme, dann habe ich das nicht erworben. Wenn ich etwas geerbt bekomme, dann gelangt es in meinen Eigentum, in meinen Besitz, egal ob ich damit einverstanden bin oder nicht damit einverstanden bin. Das ist die eine Sache. Das heißt also, es muss eine Ware sein, die man selbst erworben hat. Und das weist auf einen gegenseitigen Leistungsaustausch oft hin. Zweitens, die Absicht. Auf Arabisch An-Niyyah oder Al-Qasd. Man muss die Absicht haben, ein bestimmtes Mal auch verkaufen zu wollen. Nicht alles, was man besitzt, gilt als zakatpflichtige Ware. Wenn ich also ein eigenes Auto habe, das ich verwende für meine persönlichen Zwecke oder auch gar nicht verwende, ich habe ein Auto in meinem Hof stehen und ich benutze es nicht, es ist abgemeldet. In beiden Fällen brauche ich für mein Auto keine Zakat bezahlen, wenn ich nicht die Absicht habe, diese Ware oder dieses Mal zu verkaufen. Und deswegen kann es sein, dass jemand die Absicht fasst, eine Ware zu verkaufen und dann nach 5 Monaten, das heißt, also mit 5 Monaten ist gemeint irgendeine Zahl von Monaten, die weniger ist als ein Mondjahr. Nach 5 Monaten zum Beispiel ändere ich meine Meinung und entschließe mich doch gegen einen Verkauf der Ware. Dann wäre auch dieses Auto nicht mehr zakatpflichtig. Und sollte ich wieder beabsichtigen, das Auto erneut verkaufen zu wollen, nachdem ich es nicht mehr verkaufen wollte, beginnt das Zakat-Jahr wieder, nachdem ich die Absicht wieder gefasst habe. Deswegen also die Absicht ist ebenfalls eine Bedingung dafür, dass eben eine Ware auch zakatpflichtig ist. Drittens, der Wert der Ware muss den Nisab erreicht haben. Über den Nisab von Gold und Silber haben wir bereits gesprochen. Und sobald der Warenwert den Nisab erreicht hat, muss man Zakat, oder es ist diese Bedingung von den Bedingungen für die Zakat auf Ware erfüllt. Wenn ich also angenommen der Nisab auf Ware liegt in einem, ihr wisst ja, dass der Gold- und Silberpreis schwankt, aber stellt euch vor, der Gold- und Silberpreis liegt bei beiden auf 1000 Euro. Zum Beispiel. Es ist nicht realistisch, dass sie beide gleich wertvoll sind, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber angenommen liegt bei 1000 Euro. Dann sollte ich Ware haben, die einen Wert haben von weniger als 1000 Euro, dann ist diese Ware nicht Zakat-pflichtig. Sollte sie 1000 Euro und Wert haben von 1000 oder mehr, dann wäre sie Zakat-pflichtig. Wobei wir natürlich immer berücksichtigen müssen, dass die Ware, die ich besitze, zum Beispiel das Auto, das ich verkaufen möchte, dieses Auto, wenn es aus einem Startkapital entstanden ist, dann berechne ich das Zakat-Jahr von dem ursprünglichen Startkapital, wie wir bereits gesagt haben, und ich starte kein neues Zakat-Jahr dadurch, dass ich es gekauft habe. Aber das ist eine andere Angelegenheit. Viertens, ein Mondjahr muss vergangen sein. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte deutlich, man muss für sein Vermögen erst Zakat bezahlen, wenn es ein Jahr lang im eigenen Besitz war. Wenn es ein Jahr lang im eigenen Besitz war. Insofern sollte man sein Auto vor Ende des Jahres verkaufen, dann braucht man keine Zakat für das Auto mehr bezahlen, da dieses Auto nicht mehr vorhanden ist, sondern dann geht es um die Zakat vom Geld. Und die Zakat vom Geld hat seine eigenen Regeln, die sich teilweise unterscheiden. Insofern muss das Mal ein Jahr lang im eigenen Besitz gewesen sein. Wenn man Ware verkauft, stellt sich sehr schnell die Frage, welcher Wert für die Ware entscheidend ist. Denn der Wert der Ware schwankt manchmal und der Wert der Ware unterscheidet sich je nachdem, ob ich den Einkaufswert oder den Einkaufspreis betrachte oder den Verkaufspreis betrachte. Stellt euch vor, jemand kauft etwas für wenig Geld. Wenn er es aber verkauft, verkauft er es für teures Geld, um ein Vielfaches. Dann stellt sich die Frage, welcher dieser beiden Preise ist der entscheidende? Und die Antwort lautet, dass der Verkaufspreis der entscheidende Preis ist. Das heißt, wenn also jemand eine Ware für 10 Euro kauft und sie dann für 100 Euro verkauft, dann ist oder verkaufen will, dann ist der Verkaufswert der entscheidende, das heißt die 100 Euro in diesem Fall. Und dahinter steckt auch eine Hikma, eine Weisheit, und zwar diejenige, dass die Händler ihre Waren nicht zu teuer verkaufen. Denn je teurer sie sie verkaufen, desto mehr Zakat müssen sie auch dafür bezahlen. In diesem Zusammenhang müssen wir auf eine Thematik hinweisen, die in diesem Zusammenhang wichtig ist. Und zwar geht es darum, dass manchmal Firmen einzelne Teile, Bauteile kaufen oder kaufen und diese dann zusammensetzen zu einem fertigen Objekt. Stellt euch vor, eine Firma kauft von einem Auto die einzelnen Teile, verkauft aber nicht die einzelnen Teile unbedingt, sondern verkauft in der Regel nur das Auto als Ganzes. Wenn man jetzt die Zakat berechnet, das gleiche gilt auch für den Schreiner, der Holz kauft und Stühle verkaufen möchte. Wenn man jetzt die Zakat berechnen möchte, dann berechnet man nicht nur die fertigen Stühle, sondern auch die Materialien, die der Schreiner bzw. der Autobauer verwendet beim Zusammensetzen seines Autos oder seines Stuhles. Insofern berechnet man nicht nur die fertigen Stühle, sondern auch die Materialien, die noch nicht verarbeitet worden sind. Wenn man im Verkauf tätig ist, weiß man, dass man nicht immer eine Ware schnell los wird. Und es geschieht, dass eine Ware entweder ist eine Ware weniger als ein Jahr oder mindestens ein Jahr im Eigenbesitz. Dann ist sie natürlich für die Zakat interessant. Die Frage ist aber, weil wenn es wenigstens ein Jahr ist, uninteressant, ab einem Jahr ist er erst für die Zakat interessant. Aber wenn die Ware mehrere Jahre im Eigenbesitz ist, stellt sich die Frage, wie muss man dann für jedes Jahr die Zakat bezahlen oder reicht es aus, wenn man die Zakat nur ein einziges Mal entrichtet. Und hier müssen wir eine Fallunterscheidung machen zwischen den Immobilien und den Mobilien. Immobilien, wie zum Beispiel Häuser, Wohnungen, Hotels, Grundstücke, Ländereien, diese Dinge nennt man Immobilien, weil sie nicht bewegbar sind. Mobil heißt beweglich und immobil heißt unbeweglich. Bei diesen Immobilien braucht man Zakat nur für ein einziges Jahr bezahlen, selbst wenn man zum Beispiel ein Grundstück erst nach 10 Jahren verkauft. Bei Mobilien ist es nicht der Fall. Bei Mobilien gilt grundsätzlich, dass man für jedes Jahr die Zakat dafür bezahlen muss. Das heißt, auch wenn man eine Ware erst nach 10 Jahren verkauft, muss man für jedes Jahr die Zakat auf diese Ware bezahlen. Nun wissen wir, Alhamdulillah, wie man oder was man an Zakat zu bezahlen hat und in Bezug auf die Ware. Es ziemt sich an dieser Stelle noch als letztes auf einen speziellen Fall hinzuweisen, der vielleicht manchmal vergessen wird. Und zwar, das ist der Zakat für den Mahr der Frau. Der Mahr der Frau, das ist ihre Brautgabe, ihr Recht, das ihr grundsätzlich ab Vertragsabschluss, ab Ehevertrag zusteht. Dieser Betrag ist ja Mal. Und dieses Mal ist entweder Geld, Gold, Silber oder etwas anderes. Und des Öfteren geschieht es, dass eine Frau zum Beispiel, sagen wir mal, 10.000 Euro an Brautgabe erhält. Oder mehr oder weniger, spielt keine Rolle. Aber nehmen wir 10.000 Euro als ein Rechenbeispiel. Ab dem Vertrag steht der Frau dieses Geld zu. Wenn dieses Geld dem Mann zur Verfügung steht und er dieses Geld quasi jederzeit seiner Ehefrau aushändigen könnte, spielt es für uns keine Rolle, ob er es tatsächlich gemacht hat oder nicht. Das heißt, wenn also der Frau Geld zusteht, Mahar zusteht oder ein anderer Wertgegenstand zusteht, also bei Geld ist es natürlich am interessantesten, weil bei Geld muss man auf jeden Fall Zakat bezahlen nach den Bedingungen. Bei Wertgegenständen müsste man eine Fallunterscheidung machen. Deswegen bleiben wir beim Beispiel mit 10.000 Euro. 10.000 Euro sind in der Regel über dem Nisab. Und deswegen ist dieser Betrag Zakat-pflichtig. Noch einmal, selbst wenn die Frau sagt, du brauchst mir das Geld nicht aushändigen, händige es mir erst später aus, ich brauche es jetzt noch nicht, bewahre es bei dir. Das Geld ist da und es ist ihres, es steht ihr zu. Nur sie verlangt es einfach nicht, weil sie nicht darauf aufpassen möchte, weil sie möchte, dass ihr Mann dieses Geld darauf aufpasst, dann in diesem Fall ist die Frau zur Zakat verpflichtet. Anders ist der Fall, wenn der Betrag nicht da ist. Kann sein, sie haben zusammen ausgemacht, dass sie 10.000 Euro bekommt, aber der Mann hat das Geld noch nicht und zahlt es ihr nach und nach. Oder wie heißt es, sie haben ausgemacht, dass sie manche machen aus, dass sie beim Vertrag einen bestimmten Betrag bekommen, den hat sie zum Beispiel bekommen, und einen anderen Betrag, verlangt sie im Falle einer Scheidung. Das ist noch nicht ihr Eigentum, sondern erst wenn die Scheidung eingetroffen ist, dann steht ihr dieser Betrag zu, vorher nicht. Wallahu ta'ala a'lam. Nachdem wir über die Zakat von Tieren und von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, dann von Gold und Silber, heutigen Geld, und dann von Ware gesprochen haben, gehen wir über zu einem weiteren Thema bei der Zakat, und zwar ist das die Fitr-Zakat. Die Fitr-Zakat, das Wort Fitr kommt ursprünglich vom Wort Iftar. Iftar bedeutet Fastenbrechen. Und das Fitr ist auch das Fastenbrechen. Und es wurde deswegen Fitr-Zakat genannt, weil diese Zakat fällig ist, nachdem die Muslime ihr Fasten für den Ramadan endgültig gebrochen haben. Das heißt, am Ende vom Ramadan, an dem Tag, an dem die Sonne zum letzten Mal untergeht. Wir verstehen unter der Fitr Zakat gesetzlich gesehen eine bestimmte Abgabe nach Ende des Monats Ramadan. Die Gesetzlichkeit für die Fitr-Zakat ist bestätigt unter anderem im folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhumma folgendes sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam machte die Fitr-Zakat zur Pflicht, damit der Fastende von unnützem und abscheulichem Gerede gereinigt werde und als Nahrung für die Bedürftigen. Wer es vor dem Eid-Gebet aushändigt, so wird es als akzeptierte Zakat gewertet. Wer es aber nach dem Gebet aushändigt, das heißt nach dem Eid-Gebet, so ist es eine Spende wie jede andere auch. Insofern gilt für die Zakatul Fitr, dass es eine Anfangszeit gibt und eine Endzeit gibt und innerhalb dieser Zeit ist man verpflichtet, diese Zakat zu entrichten. Und dementsprechend, das heißt entsprechend dieses Hadithes, lautet das Urteil, der Hukum Shari'i auf Arabisch, dass die Zakatul Fitr Pflicht ist und gemäß Ijma' sogar Pflicht ist, denn dieser Hadith ist deutlich, das heißt Farada. Und Farada bedeutet zur Pflicht machen. Und das heißt, dass der Gesandte Allah hat es zur Pflicht gemacht. Insofern ist es zweifellos eine Pflicht, diese Zakatul Fitr zu entrichten. Insofern man natürlich die entsprechenden Bedingungen, über die wir reden werden, erfüllt hat. Und zwar darum geht es, für wen ist die Fitr-Zakat am Ende von Ramadan Pflicht? Die Fitr-Zakat ist grundsätzlich für jeden Muslim Pflicht, der dazu imstande ist, einen Sa' zu spenden. Was ein Sa' ist, das ist die Mengenangabe, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam für die Fitr-Zakat zur Pflicht gemacht hat. Das heißt, jeder Muslim, der dazu imstande ist, einen Sa' zu spenden, und das spielt keine Rolle, ob er ein Mann ist oder eine Frau ist, ob er jung ist oder aber alt ist, ob er ein freier Mensch ist oder ein Sklave ist. Es geht lediglich um diese zwei Bedingungen, dass er Muslim ist und dass er finanziell dazu imstande ist. Und im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt es nämlich von Ibn Umar, Ibn Umar berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Fitr-Zakat in Form eines Sa' an Datteln oder Gerste für jeden muslimischen freien Menschen und Sklaven, männlich und weiblich, jung oder alt, zur Pflicht gemacht hat. Und er ordnete die Entrichtung an, noch bevor man zum Eid-Gebet hinausgeht. In diesem Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es zur Pflicht gemacht und hat auch erwähnt, welche Art von Zakat man geben muss und auch, dass man dazu natürlich imstande sein muss indirekt, denn wenn man kann nur dazu verpflichtet werden, einen Sa' an Nahrung herzugeben, wenn man auch das nötige Kleingeld dafür hat, beziehungsweise wenn man selbst zu Hause Sa' an Nahrung hat, die man hergeben könnte. Wann ist man verpflichtet dazu? Wenn man am Tag, an dem diese Zakat einem zur Pflicht wird, das heißt in dieser Eid-Nacht, so viel Geld hat, dass man einen Sa' sich leisten kann. Man betrachtet natürlich und berücksichtigt die eigenen Unkosten, die man hat. Wenn jemand zum Beispiel am Verreisen ist und er weiß, dass er an diesem Tag 10 Euro zum Essen braucht und 50 Euro zur Übernachtung braucht und sagen wir mal, das wären 60 Euro und dann machen wir nochmal 40 Euro für seine Familie dazu, dann hat er 100 Euro, die er braucht. Und dieses Sa' kostet 5 Euro zum Beispiel, dann hat er und er besitzt mehr als 100 Euro, er hat, sagen wir mal, 110 Euro, dann ist er zakatpflichtig für die Zakat al-Fitr. Weil dann hat er 100 für seinen Tag und 5 für seine Fitr-Zakat und 5 hat er übrig, also 5 hat er zu viel. Insofern, das ist der entscheidende Zeitpunkt. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, ab wann die Zakat, die Fitr-Zakat verpflichtend wird. Wann richtet sich die Anordnung Allahs Azza wa Jal an den Muslim, ab jetzt musst du Zakat al-Fitr bezahlen. Und das gilt, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala, ab der Eid-Nacht. Ab der Eid-Nacht. Sobald die Eid-Nacht eingetroffen ist, steht fest, für wen es verpflichtend ist und für wen es nicht verpflichtend ist. Für wen muss man die Fitr-Zakat alles entrichten? Muss in der Praxis jeder einzelne Muslim die Zakat und Fitr entrichten? Wir wissen, dass normalerweise ein Ehemann für seine Familie aufkommt. Das heißt, der Ehemann zahlt für seine Ehefrau, der Vater zahlt für seine Kinder und so weiter und so fort den Unterhalt. Und wenn jemand für den Unterhalt anderer aufkommt, dann ist er derjenige, der diese vierte Zakat bezahlt. Das heißt also, bei einer normalen Familie, die aus Mutter, Vater und zum Beispiel zwei Kindern besteht, zahlt der Vater eben vierfach die Zakat al-Fitr. Einmal für sich, einmal für seine Ehefrau und zweimal für seine beiden Kinder. Und dabei spielt es keine Rolle, wie alt die Familienmitglieder sind und ob sie gesund sind oder ob sie krank sind. Das spielt alles keine Rolle. Entscheidend ist nur, dass sie Muslime sind. Wenn also ein Mann verheiratet wäre mit seiner Kitabiya-Frau, dann braucht er für sie keine Zakat al-Fitr zu bezahlen. Und daraufhin weisen die folgenden Hadithe. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, für Pferde und Sklaven braucht man keine Zakat entrichten, außer für Sklaven die Fitr Zakat. Außer für Sklaven die Fitr Zakat. Und was ist mit den Sklaven? Was ist das Besondere bei den Sklaven? Weil damals der Sklaveneigentümer für ihn aufgekommen ist. Deswegen heißt es nämlich in einem anderen Hadith von Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ordnete die Fitr Zakat in Bezug auf jeden an, für dessen Unterhalt wir aufkommen, jung oder alt, frei oder unfrei. Manchmal geschieht es in der Praxis, in dem vorangegangenen Beispiel, das wir gerade eben erwähnt haben, eine Familie besteht aus Vater, Mutter und zwei Kindern. Normalerweise zahlt der Vater für sich und für die Familie die Zakat, die Fitr Zakat. Aber manchmal geschieht es auch, dass jemand für eine andere Person die Zakat und Fitr entnimmt, verrichtet. Und hier müssen wir aufpassen. Wenn zum Beispiel in diesem Fall die Ehefrau sagt, ich möchte die vierte Zakat für mich selbst bezahlen, das wäre kein Problem, weil sie macht das für sich freiwillig. Aber die Frage ist, wenn sie sagt, ich zahle die vierte Zakat auch für meinen Ehemann, obwohl der Ehemann eigentlich derjenige ist, der sie entrichten muss, dann gilt diese Fitr Zakat für den Ehemann unter Übereinkunft nicht. Wenn die Frau einfach sagt, ich zahle für meinen Ehemann die Fitr Zakat, dann gilt diese Fitr Zakat für den Ehemann nicht. Warum? Weil er die Frau nicht damit beauftragt hat und folglich auch nicht die Absicht dazu gehabt hat. Insofern, wie löst man das Problem? Durch eine Wakala, durch eine Bevollmächtigung, indem der Ehemann zu seiner Frau sagt, dass sie die Zakat für ihn entrichten soll. Weil bei einer Ibadah ist Bedingung für die Gültigkeit, dass man die Absicht dafür gehabt hat. Wenn sie aber nicht da gewesen ist, so erhält jeder Mensch das, was er beabsichtigt hat. Er hat gar nichts beabsichtigt, also kann er auch keine gültige Ibadah gemacht haben. Allah weiß am besten Bescheid. Wann muss die Fitr Zakat entrichtet werden? Zunächst einmal die Anordnung Allahs Azza wa Jal, dass man die Fitr Zakat zahlen muss, richtet sich an den Muslim erst nach Sonnenuntergang des letzten Tages von Ramadan. Deswegen sagen wir immer die Eidnacht. Warum ist dieser Zeitpunkt entscheidend? Denn wenn jemand beispielsweise erst danach zum Islam konvertiert, braucht er keine Fitr Zakat zu bezahlen. Wenn man allerdings vorher zum Islam konvertiert, muss man die Zakat al-Fitr bezahlen. Ebenso, wenn ein Kind vor diesem Zeitpunkt geboren wird, muss für ihn der Vater Zakat al-Fitr bezahlen, danach nicht. Das gleiche gilt für ein Kind, das baligh wird. Das ist der entscheidende Zeitpunkt. Das ist der Zeitpunkt, an dem sich die Anordnung Allahs Azza wa Jal an die entsprechenden Personen richtet oder eben nicht richtet. Das ist die eine Angelegenheit. Das heißt, das ist der erste Zeitpunkt, an dem es Pflicht wird. Das ist aber nicht der Zeitpunkt, ab dem man die Zakat verrichten darf, entrichten darf. Und dann fehlt uns noch der dritte Zeitpunkt, bis wann man die Zakat al-Fitr verrichten darf. Und diese Sachen erfahren wir aus dem folgenden Hadith von Ibn Umar radiallahu anhuma. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ordnete uns an, die Fitr Zakat zu entrichten, noch bevor die Menschen zum Gebet gehen. Insofern wissen wir, dass der letzte Zeitpunkt, an dem man die Fitr Zakat entrichten darf, das Eid-Gebet ist. Das Eid-Gebet ist. Und an dieser Stelle ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass manche Muslime aus bestimmten Gründen ihre Fitr Zakat nicht in dem Land verrichten oder entrichten, in dem sie sich befinden, sondern sie beauftragen Wohltätigkeitsorganisationen oder nahe Verwandte oder Freunde im Ausland, die für sie die Fitr Zakat entrichten sollen. Und hier müssen sie eben aufpassen, dass diese Angelegenheit erstens, dass diese Zakat al-Fitr eben in diesem Zeitraum hergegeben wird. In dem Zeitraum, in dem es gültig ist. Wir haben gesagt, verpflichten wird es ab der Eid-Nacht und die Zeit endet mit dem Eid-Gebet. Und deswegen ist es unwahrscheinlich, dass es ausreicht, die Fitr Zakat, die von manchen Menschen in Form von Geld eingesammelt wird, um damit dann Nahrung zu kaufen, dass diese Nahrung so schnell gekauft werden kann, noch bevor das Gebet beginnt. Also wenn man vor dem Eid-Gebet noch einsammelt, das Geld, um dafür Sa' an Nahrung zu kaufen, wird die Zeit normalerweise nicht reichen. Deswegen muss man diese Sache vorher natürlich klären. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Pflicht beginnt und der Endzeitpunkt, an dem, nachdem man die Zakat al-Fitr nicht hinausschieben darf. Die Frage ist aber, darf man auch die Zakat freiwillig vorher schon bezahlen? Die Antwort lautet ja. Nafi', der Maula von Ibn Umar radiallahu anhu, sagte, dass der Sahabi Ibn Umar sie immer ein oder zwei Tage vorher schon entrichtet hat. Die Fitr Zakat schon immer ein oder zwei Tage vorher schon entrichtet hat. Und das weist auch daraufhin auf die Gültigkeit der Entrichtung der Zakatul Mal. Auch, wie gesagt haben, ein, zwei Jahre darf man auch Zakatul Mal im Voraus verrichten. Und diese Handlung dieses Sahabi, gerade wenn man der Ansicht ist, dass die Handlungen von Sahaba auch Hujja sind, ist ein Beweis dafür, dass die Tatsache, dass die Zakat noch nicht verpflichtet worden ist, nicht einem verbietet, die Zakat nicht schon vorher zu entrichten. Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Sollte jemand die Zakat al-Fitr zu spät aushändigen, er hat zum Beispiel das Eid-Gebet hat stattgefunden, und er hat die Fitr Zakat immer noch nicht bezahlt, was macht er in diesem Fall? In diesem Fall entfällt für ihn die Pflicht nicht. In diesem Fall entfällt für ihn die Pflicht nicht. Er muss die Zakat al-Fitr immer noch nachholen. Nur sie wird bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht als Zakat al-Fitr in dem Wert von Zakat al-Fitr angerechnet und gewertet, sondern als eine Spende wie jeder andere auch. Und das heißt, dieser Person entgeht große Belohnung. Und manche Ulama, rahimahullah ta'ala, waren sogar der Ansicht, dass die Fitr Zakat die wertvollste Sadaqa überhaupt ist. Nun wissen wir, wann wir die Zakat al-Fitr zu entrichten haben. Die Frage ist jetzt, wie viel muss man davon geben? Der Prophet sagte, ein Sa' an Nahrung. Ein Sa', liebe Geschwister, sind 4 Mud. Und 1 Mud sind 2 Hände voll eines durchschnittlich großen Mannes, der seine Finger weder eingezogen noch ausgestreckt hat. Wenn man diese 2 Hände nebeneinander 4-mal füllt, hat man einen Sa' an Nahrung. Und das ist in der heutigen Zeit sehr wenig, also vom Wert her, für jemanden, der in unseren Ländern lebt, sind das ein paar Euro manchmal. Und das, je nachdem, natürlich, was man kauft, steigt oder sinkt der Preis. Aber es ist sehr wenig. Und deswegen sollte man auch immer auf Nummer sicher gehen und lieber mehr geben als zu wenig. Das ist ein Sa'. Und er sprach von Datteln, von Gerste. Aber das schränkt diese Auswahl nicht ein. Also jede Art von Nahrung in dem Land, in dem man sich befindet, die Leute, wer es ist, zum Essen benutzen. Das heißt, das, was dort gang gäbe, ist zu essen. Und was auch gut ist bei den Erwähnungen des Propheten, auch seine Datteln und Gerste, weil die Sachen aufbewahrt werden können. Aber auch heutzutage können auch andere Dinge aufbewahrt werden. Deswegen diese Aussage des Propheten hat keine einschränkende Bedeutung. Man kann auch anderes, auch Reis kann man heute benutzen, ohne Probleme. Auch Kartoffeln kann man längere Zeit aufbewahren. All dies sind Grundnahrungsmittel, die die Leute brauchen. Und eine der Weisheiten ist natürlich, dass die Leute an diesem Tag nicht betteln, sondern dass sie auch diesen Tag genießen dürfen, wie auch andere diesen Tag genießen dürfen und sich erfreuen dürfen daran, dass sie gefastet haben, zu Ende gefastet haben. An dieser Stelle stellt sich die Frage, was ist, wenn man sich entscheidet, statt Nahrung Geld herzugeben? Wie man sagt, dieser Sack Datteln kostet mich 5 Euro und ich gebe doch lieber dem Armen die 5 Euro, denn dadurch kann er sich selbst das kaufen, was er am dringendsten braucht. Und die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, erlauben diese Sache nicht. Die meisten sagen, dass man Nahrung geben muss beim Fitr Zakat. Und das ist auch die zweifellos die richtige Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat eindeutig dazu aufgefordert, dass man Sa' an Nahrungen hergibt. Und zu seiner Zeit gab es Gold und gab es Silber. Und wenn man auch wenn man Geld geben würde statt Nahrung, dann gäbe es keinen großen Unterschied mehr zwischen dem Zakat, den man für sein Mal, für sein Vermögen zahlt, und die Zakat, den man für den Fitr bezahlt am Ende von Ramadan. Dann wäre beides fast dasselbe, unabhängig natürlich von bestimmten Bestimmungen. Aber die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu aufgefordert hat, Nahrung herzugeben, obwohl es in seiner Zeit auch andere Zahlungen, obwohl es zu seiner Zeit Zahlungsmittel wie Gold und Silber gab, weist deutlich darauf hin, dass man kein Geld geben darf. Und wenn er wollte, hätte er gesagt, alayhi salatu wassalam, ihr dürft Nahrung geben oder den Wert davon, hat er aber nicht gemacht, obwohl er das mit einem Satz hätte einfach sagen können, alayhi salatu wassalam. Ein Mann sagte zu Imam Ahmad, rahimahullah, O Imam, der Kalif Umar ibn Abd al-Aziz, der Kalif Umar ibn Abd, also nicht Umar al-Khattab, sondern Umar ibn Abd al-Aziz, pflegte den Wert entgegenzunehmen. Also als wollte der Fragende zum Imam Ahmad sagen, dieser Kalif hat sogar statt Nahrung auch akzeptiert, wenn jemand gesagt hat, ich möchte Geld bezahlen für meine Fitr-Zakat. Da sagte Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, sie ignorieren die Aussage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagen, der Sohn so hat gesagt. Obwohl, also der Sohn so ist gemeint, ist der Kalif Umar ibn Abd al-Aziz. Sie ignorieren die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und sagen, die Person so und so sagt. Obwohl Ibn Umar gesagt hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat für die Fitr-Zakat einen Sa' zur Pflicht gemacht. Deswegen, wie will man Yawm al-Qiyamah von Allah subhanahu wa ta'ala entlastet werden, wenn man hört, dass der Prophet sagt, ich habe dir einen Sa' zur Pflicht gemacht. Und du sagst, nein, ich bezahle stattdessen Geld. Du kommst nicht aus dieser Aussage raus. Deswegen, selbst wenn es nicht der Khalifa Umar ibn Abdulaziz gewesen wäre, sondern Umar ibn Khattab, selbst wenn es Abu Bakr radiallahu anhu gewesen wäre, wie könnte man die Aussage eines Gelehrten über die Aussage des Gesandten Allahs, des Gelehrten aller Gelehrten sallallahu alaihi wasallam stellen? Insofern, der Muslim, selbst wenn er überzeugt wäre, dass man auch Geld geben darf statt Nahrung, sollte sich überlegen, warum mache ich eine Sache, die die meisten Gelehrten nicht erlauben, obwohl ich eine Sache machen kann, die alle Gelehrte erlauben. Nun wissen wir, dass wir die Zakat zu entrichten haben. Die Frage ist aber, wenn ich jetzt meine Zakat, die Fitr Zakat oder auch die Zakatul Mal, die Zakat auf Vermögen, zahlen möchte, auf welche Art und Weise mache ich das? Zunächst einmal muss diese Zakat sofort entrichtet werden. Das heißt, wenn du weißt, dass deine Zakat übermorgen fällig ist, musst du jetzt schon anfangen, wenn das nicht schon zu spät ist, zu rechnen, wie viel Zakat du zahlen musst und auch dafür zu sorgen, dass diese Zakat rechtzeitig bei den Personen ankommt. Man hat kein Recht zu sagen, ich warte, bis der Zakat-Tag eintrifft und dann kümmere ich mich um diese Sache. Stell dir mal vor, dein Arbeitgeber würde sagen, sobald dein Zahltag, Gehaltzahltag eingetroffen ist, erst dann kümmere ich mich darum, wie viel du zu bekommen hast, und es würde zu einer Verspätung deiner Zahlung kommen. Du würdest dich darüber aufregen, weil dein Recht nicht verloren geht, sondern du dein Recht zu spät bekommst. Und auch dieses Geld, was in deinem Besitz ist, ist nicht dein Geld, sondern es ist das Anrecht der Armen und der Bedürftigen oder anderer auf dein Vermögen. Insofern bist du verpflichtet, dass diese Zakat sofort entrichtet wird. Und für jeden Tag, den ein Armer oder Bedürftiger leidet, weil er dieses Geld nicht bekommen hat, bist du dafür verantwortlich, weil du es nicht rechtzeitig bezahlt hast. Die einzige Sache ist, wenn diese Verspätungen minimal sind. Verspätungen, die man in der Regel auch nicht als Verspätung bezeichnet. Wie zum Beispiel jemand, der seine Zakat in der Regel zum Beispiel seinem Bruder gibt. Also seinem Blutsbruder gibt. Also ich meine den Bruder, den gleichen Vater, die gleiche Mutter oder einem von beiden. Dieser Bruder, stell dir mal vor, du gibst deinem Bruder die Zakat und der ist gerade nicht da und kommt erst in ein paar Tagen wieder zurück und du wartest, bis er zurückkommt. In diesem Moment oder in diesem Fall legst du eben ein paar Groschen deines Geldes, die du ihm eigentlich geben wolltest, zur Seite und hebst es dann für ihn auf und wenn er kommt, kannst du ihm die Zakat geben. Und heutzutage ist die Sache teilweise noch viel einfacher geworden, dass man Geldüberweisungen macht und ähnliches. Eine weitere wichtige Angelegenheit ist, auf die wir vorhin bereits hingewiesen haben, aber die hier noch einmal betont werden muss, und zwar ist die Absicht bei der Entrichtung der Zakat. Wir machen es an einem Beispiel deutlich. Jemand spendet einem armen Menschen 10 Euro und dann später sagt er sich, ich muss sowieso 20 Euro Zakat bezahlen, dann verrechne ich diese mit den 10, die ich bereits gegeben habe und dann brauche ich nur noch 10 geben. Das geht nicht. Denn was ist denn der Unterschied zwischen 10 Euro, die du einem Armen gibst, um dich Allah Azza wa Jal einfach zu nähern, oder 10 Euro, die du einem Armen gibst, um dich von deiner Pflicht der Zakat zu entlasten. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist nur die Absicht. Die 10 Euro sind 10 Euro, der arme Mensch ist der gleiche. Insofern greift das, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, als er sagte, alle Taten werden mit Absichten verrichtet und jeder erhält, was er beabsichtigt hat. Insofern muss die Absicht, Zakat zu entrichten, bereits da sein, bevor man seine Zakat oder sein Geld jemandem gibt. Ebenso müssen wir beachten bei der Verrichtung oder Entrichtung der Zakat. Manchmal beauftragen wir andere Menschen mit der Entrichtung der Zakat. Diese Sache ist grundsätzlich erlaubt, mubah. Aber die Frage ist, was besser ist. Besser ist zweifellos, dass man die Zakat selbst den Armen und den Bedürftigen gibt, weil man dadurch auch erstens ihre Lebensumstände besser kennenlernt. Man sieht, wie sie leben, man sieht ihren Gesichtsausdruck, es erweicht das eigene Herz und spornt vielleicht noch mehr dazu an, erstens mehr zu geben und es bringt auch die Menschen eher dazu, füreinander Bittgebete zu sprechen. Außerdem, wenn man die Zakat selbst bezahlt, ist es viel anstrengender und aufwendiger, als wenn man jemanden anderes damit beauftragt. Und wie der Prophet ﷺ zu seiner Frau Aisha einmal sagte, sinngemäß, deine Belohnung ist gemäß deiner Anstrengung. Je mehr du dich also anstrengst für eine Sache, desto größer fällt auch die Belohnung dafür aus. Und wenn ich jemanden beauftrage mit der Zakat, dann habe ich fast keine Anstrengung empfunden. Dementsprechend ist auch die Belohnung geringer gemäß diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wenn man jemanden beauftragt, muss man dringend aufpassen, dass dieser Beauftragte, auf Arabisch Wakil, vertrauenswürdig diese Aufgabe auch ausführen kann. Denn dafür bist du selbst verantwortlich. Du bist verantwortlich für die Auswahl einer Person, die diese Zakat auch wirklich den vorgeschriebenen Personen aushändigen kann. Wenn du diese Auswahl korrekt getroffen hast, dann lastet auf dich keine Schuld, wenn die andere Person fahrlässig im Nachhinein handelt. Aber grundsätzlich bist du verantwortlich dafür, dass die andere Person diese Zakat ordnungsgemäß verrichtet. Und umgekehrt sprechen wir nicht nur dich an als jemanden, der jemand anders beauftragt, sondern gucken wir auch die andere Seite an. Der Beauftragte, stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, nimm diese Zakat und gib sie an arme Menschen weiter. Dann darfst du diesen Auftrag erst dann annehmen, wenn du auch davon überzeugt bist, dass du diesen Auftrag ausführen kannst. Und das bedeutet, dazu gehört, dass du auch Leute kennst, die Zakat-bedürftig sind. Wenn du niemanden kennst, der die Zakat entgegennehmen darf, islamisch gesehen, dann nimm auch diesen Auftrag nicht entgegen. Nicht, dass du Geld entgegennimmst und du hortest es dann, weil du niemanden kennst und es gibt andere, die gewusst hätten, wie das Geld hätte verteilt werden können. Und schade, leider wird Zakat heutzutage wohl meistens nicht mehr so gesammelt und verteilt, wie es früher gemacht worden ist. Und nur Allah weiß, wie viele Probleme die Muslime in einer einzigen Stadt unter sich lösen könnten, wenn sie diese Zakat richtig verwalten würden. Die nächste Frage ist, wenn man die Zakat entrichten möchte, wo soll man sie entrichten? Und auch hier gilt, dass man die Zakat dort entrichten soll, wo man sich selbst befindet, beziehungsweise wo das Vermögen sich befindet. Denn manchmal ist man an einer Stelle, aber das Geld ist ganz woanders. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Mu'adh ibn Jabal. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'adh in den Jemen gesandt und zu ihm gesagt hat, wenn sie dir darin folge, dann tue ihnen kund, dass Allah ihnen eine Spende, Sadaqa, zur Pflicht gemacht hat, die von ihren Reichen genommen und ihren Armen gegeben wird. Die offensichtliche Bedeutung des Hadithes ist, dass eben sie von den Reichen aus dem Jemen genommen wird und den Armen aus dem Jemen auch zurückgegeben wird. Und auch dafür spricht die folgende Überlieferung, Ata berichtet, dass Ziyad oder ein anderer Führer, Imran ibn Husayn, radiallahu anhu, zum Einsammeln der Zakat geschickt hat. Also jemand hat den Sahabi Imran zum Einsammeln der Zakat geschickt. Als er zurückkehrte, sagte man zu ihm, wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Wo ist die Zakat, die du eingesammelt hast von den Leuten? Dann sagte Imran, hast du mich etwa des Geldes wegen geschickt? Wir haben es von dort geholt, von wo wir es zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam immer holten. Und wir haben es genau dorthin gebracht, wo wir es zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam immer hinbrachten. Insofern wird die Zakat also nicht eingesammelt, um die Staatskasse zu füllen, damit der Imam sozusagen diese Zakat dann selbst verteilt an die Leute, wie er es im gesamten Land als sinnvoll erachtet. Nein, die Zakat wird in der Regel dort hergegeben, wo die reichen Menschen sich selbst befinden, an die Armen desselbigen Ortes. Das ist grundsätzlich der Fall. Und die letzte Thematik in diesem Zusammenhang, wenn wir die Zakat entrichten wollen, ist, muss man, wir haben ja vorhin über die vierte Zakat gesprochen, gesagt, dass man Nahrung hergeben muss. Und wir haben gesagt, dass man nicht stattdessen Geld hergeben darf. Wie ist es umgekehrt? Ich habe von meinem Vermögen, von meinem Geld, Zakat herzugeben, zum Beispiel 1.000 Euro, darf ich statt den 1.000 Euro auch Nahrung hergeben oder noch einfacher Ware hergeben, mit der ich handle? Dann stell dir mal vor, du bist ein Händler und du hast viele Autos gekauft. Und du hast 100 Autos. Und nehmen wir 10.000 Autos. Du hast 10.000 Autos in deinem Besitz. Und dementsprechend prozentual kann man es ja ausrechnen, das ist ja kein Problem. Und du sollst jetzt Zakat bezahlen und du hast keinen Pfennig. Besser gesagt, keinen Cent. Und du sollst jetzt Zakat bezahlen. Und wir stellen uns vor, diese Autos sind alle gleich wertvoll. Darf man dann statt dem Wert von den Autos und davon dann die Zakat zu brechen, 2,5%, darf man stattdessen sagen, ich gebe einfach 250 Autos als Zakat und 10.000 sind 250? Und die Antwort lautet nein. Sondern man muss Geld hergeben. Okay, was soll man machen, wenn man kein Geld hat? Wenn man kein Geld parat hat, dann schreibt man sich das als Schulden auf und sobald man dieses Geld hat, zahlt man davon seine Schulden ab. Insofern darf man nicht von der Ware Ware hergeben, sondern man gibt von der Ware Geld her. Man darf einem Armen keinen Ersatz geben. Ihm steht das Geld zu und nicht die Ware. Genauso wie man auch einem Lohnarbeiter nicht sagen darf, du holst jemanden, der zu Hause für dich eine Maschine repariert und sagst ihm dann, anstatt dein Geld gebe ich dir stattdessen etwas anderes. Das steht dir nicht zu, das ist nicht deine freie Entscheidung. Wenn er dich damit einverstanden erklärt, das ist was anderes. Aber grundsätzlich steht ihm der vereinbarte Lohn zu und du hast nicht das Recht, über sein Geld zu entscheiden, dass er statt Geld etwas anderes bekommt. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.